Heiligabend auf dem Kölner Hauptbahnhof. Auf Bahnsteig 1 stehen 100, vielleicht 120, vielleicht sogar auch 200 Menschen. Sie warten so, wie sie schon seit Jahren warten, auf einen Zug, der ihre Angehörigen aus Russland bringen wird. Heute am Heiligen Abend, da muss er kommen. Und das kleine Mädchen, das nur ein paar Schritte hier von mir entfernt steht, bei seiner Mutter, 4, 5 Jahre alt mag sie sein, es kennt seinen Vater noch nicht einmal. Es kennt ihn nur vom Bild. Und dieses Bild ist sein größter Schatz. Sie trägt es in ihrer kleinen Hand. Und da geht schon eine Bewegung durch die Menschen. Und der Zug, der aus Russland die Heimkehrer zurückbringen wird, läuft auf Bahnsteig 1 am Heiligabend in Köln ein. Warten Sie bitte, bis der Zug hält. Und da lässt sich schon der Jubel, das Rufen nicht mehr zurückhalten. Die Heimkehrer haben die Fenster der Abteile aufgemacht. Sie winken und nun fängt das große Suchen an. Und da hat einer die Frau und das Kind schon gefunden. Und trotz der vielen Menschen, die hier dabei stehen, man umarmt sich, man küsst sich und man schämt sich hier der Tränen nicht. Und es bleibt einem nichts weiter übrig, als stumm dabei zu stehen. Stolz du nicht über deinen Sohn, ja. Sind die groß geworden? Der kennt dich ja nicht mehr, was? Kennt euch alle zwei nicht mehr. So groß ist der Junge. Ja, und ich glaube, in diesem Moment darf ich auch mal etwas sagen. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so frohe Weihnachten gewünscht wie gerade ihn. Dankeschön. Und wann sind Sie abgefahren? Am 11. in Moskau. In Moskau. Und wie lange waren Sie draußen? 5 Jahre, 5,5. Ne? Und wie alt bist du? 10. Hast du den Vati wiedererkannt? Ja? Nee. Hast du nicht wiedererkannt. Aber die Freude ist trotzdem groß. Was? Heute am Heiligen Abend. Ja. Endlich zu Hause zu sein. Ja. Moskau? Klingenkammer. Kennen Sie den nicht? Ich bin nicht dabei. 78, 96. Nee, die Nummer ist nicht bei uns hier. Ist sie nicht hierbei? Ist sie überhaupt nicht hier im Zug? Da brauchen wir nicht zu warten. Dankeschön. Wir müssen die Türen schließen. Da geht eine alte Frau wieder enttäuscht nach Hause.